14. Früher. Antigamente. Es war. Era. Anders. Diferente. Ich lebte. Vivia. Dorf. A aldeia. Wir hatten. Tínhamos. Strom. A eletricidade. Riesig. Enorme. Ich habe gerne gewohnt. Gostava de viver. Land, aber auch Feld. O campo. Heiraten. Casar. Wir gingen, wir fuhren. Íamos. 17. Damals, zu jener Zeit. Naquele tempo.